Schatten. Manchmal kommt es dazu, dass ich einen Tag im Bett verbringe. Der beginnt zunächst nach Plan bis zum Rudern. Ich habe schon eine Musik dazu eingestellt, die mir plötzlich blechern erscheint, nicht inspirierend. Im Deutschlandfunk ist auch nichts, immer nur Pandemie, Wirtschaft, Gesundheit. Schlaflosigkeit habe mit der Leber zu tun, erfahre ich. Jeweils 3 Uhr morgens werde entgiftet und wenn dieser Vorgang gestört sei, wache man auf, wie ich. Entgiften könne man mit Chicorée oder mit, ich glaube, Magnolienbaumrinde. Und indem man den Punkt massiert, rechts oben unter dem großen Zeh. Der Leidensdruck ist wohl noch nicht groß genug. Ich schleiche so durch den Tag. Habe gerudert zu Informationen am Mittag, deutscher Waldbericht. Nur noch 24% aller Kronen sind intakt. Vor allem Fichten, aber auch Buchen und Eichen sind betroffen. Wegen Dürre, Bränden etc. Auch, wegen Klimaveränderung. Ich versuche, meine Wut in meine Ruderschläge zu übertragen. Ich wusste, dass es nicht gut tut, das zu hören. Zwang mich dazu. Weiß nicht, warum. Ja, da braucht es Maßnahmen und wieder viele Milliarden. Außerdem ist es kalt und schon spät, fast Mittag. Alles hat sowieso keinen Zweck mehr heute. Ich ziehe mich wieder aus, die oberen Hüllen und krieche zurück in mein zuvor wie immer akkurat gemachtes Bett und bleibe dort. Gehe nur raus zum Pinkeln, den ganzen langen, lieben Tag. Ich bin mein Schatten, die träge, faule, gefräßige. Aber ich will mich nicht beschimpfen, rede mir lieber gut zu. Okay, nun hatten wir schon lange keinen Sonntag mehr, so ist das also unser Ruhetag und morgen geht es weiter. Die Schattenfrau will dann noch ein paar Mal am helllichten Tag kurz schlafen. Die Welt ist laut und rau, sie fasst einen hart an. Es gibt Wut und Blut. Ich will nichts mehr wissen, denken, nur zurück in die Wärme. Wäre der Tod nicht kalt, wäre er mein Freund. Weil ich keine Lust zum Kochen habe, vertilge ich eine ganze Tüte mit Cranberries und Nüssen. Sie liegen lange schwer im Magen. Ich hatte den Namen der Nüsse vergessen. Cashewnüsse waren es. Wie gut, dass ich alle vergessenen Sachen nachsehen und so mein Gedanken- und Wortwerk flicken kann. Alle Altersheime sollten mit Computern für ihre BewohnerInnen ausgerüstet sein. Für die Alten dort wären die ein Segen. Stattdessen werden sie abgehängt, bleiben sie abgehängt. Ohne Esther und unsere Kinder hätte ich den Anschluss wohl nicht geschafft. Säße jetzt vielleicht auch wie eine vergessliche Alte irgendwo in einer Ecke, vom laufenden Diskurs komplett übergangen. Das passiert ja schon oft genug, wenn die Jungen da sind. Oft reden sie undeutlich, schwer verständlich, in einem Jargon, den ich so wenig verstehe wie eine Fremdsprache. Es hat auch angenehme Seiten. Ich werde langsam unsichtbar, leichtgewichtig, sehe mich bei lebendigem Leib aus dem Leben der anderen verschwinden. Aber für mich selbst und auch im verbliebenen Kontext ist es gut und wichtig, dass ich den Computer als Denk- und Lebenskrücke benutzen kann. Es war insofern ein ganz netter Tag gestern. Nachrichten verderben unweigerlich die gute Laune. Schlagzeilen peitschen. Immer neue Kriege und unsere natürlichen Lebensgrundlagen werden zerstört. So krank alles. Gleichzeitig läuft die Marserkundung, vermutlich auf der Suche nach Rohstoffen und seltenen Erden. Die Typen Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Warren Buffett haben uns in der Hand. Ich weiß es doch. Per Satellit kann man jedes beliebige Gesicht erkennen und auslöschen. Demnächst vollends per künstlicher Intelligenz. Egal, wir pflanzen hier unseren Kohl. Ich habe mit dem Fahrrad an Sophie besucht. Ihr Garten war voller Leberblümchen. Wir konnten in der Sonne draußen sitzen, ohne Maske. Ich hatte etwas Angst, denn sie arbeitet in einem Alters- und Pflegeheim als Animatorin. Sie sagt, sie trägt den ganzen Tag eine Maske und ich habe es so viel lieber ohne. Sie gibt mir Salbei mit und Artemisia annua. Die riecht extrem stark und gut. Sie baut die in ihrem Garten an. Das will ich auch. Beifuß hilft gegen vieles.